Kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Willkommen zur Sunday Eve Show 2008. Da wird's gemacht. Rick und hier Hagen, ich am Start und heute noch der Kova von Skeva. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, wir starten heute mit frischen Beats vom Olli. Ja, ich freue mich erstmal bei euch zu sein. Es ist schon eine Weile her, dass wir das letzte Mal zusammengekommen sind und ja, ich habe ein bisschen was mitgebracht. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ja. Wir sind gespannt und hören erstmal rein und melden uns in ein paar Minuten wieder. Bis gleich. Thank you.

Dangel, da klingelt es. Und wir sind hier im Interview mit Korowa. Hallo, nochmal. Hallo, nochmal, ja. Zum Zweiten. Zum Zweiten, genau, haben ja. Du sagst es denn, DJ Korowa. Hatten wir vor 3 oder 4 Jahren schon mal da. Ja, ist zum zweiten Mal heute hier. Also das erste Mal hier auf Color Radio, das zweite Mal generell zum Sandy Eve. Genau, damals noch auf der, im Couch-Studio. Ja, genau, ich erinnere mich. Im Couchstudio, im Internetradio, Sunny Eve Experiment und heute die Sunny Eve Show live hier im Studio. Auf Color Radio. Ja, auf Color Radio. 2008 und wie hast du denn eigentlich die 3 Jahre so verbracht, Olli? Die habe ich eigentlich mit sehr lustigen Projekten, mehr schlecht als recht, halt über die Runden gebracht. Wer mich noch nicht kennt, ich engagiere mich in zahlreichen Projekten halt in der Stadt halt, hauptsächlich halt auch was das Partygeschehen und Clubgeschehen halt angeht und habe mich zum Beispiel mit Projekten wie Skepa oder Deokür mit anderen Leuten zusammengetan, um einfach mal ein bisschen mehr Peps in das Musikleben zu bringen. Ja. Und das habe ich eigentlich so zum größten Teil in meiner Freizeit dann in der Stadt getan. Und ja, es läuft nicht schlecht. Muss ich auch sagen. Ich bin dafür. Gibt es eigentlich im Rahmen Skepa oder Deokio ein paar Sachen, die du dazu erzählen möchtest? Ja, auf alle Fälle. Also Skepa hat sich eigentlich zusammengetan, um Leute, die, sag ich mal, den ähnlichen Musikgeschmack haben, zusammenzuführen und dann vielleicht auch lokale Produzenten oder Newcomer zu fördern, was ich dann auch im gleichen Atemzug mit Deokio erwähnen möchte. Was dann halt eigentlich so seit anderthalb Jahren eigentlich da halt auch fabriziert wird. Das heißt also, lokale Produzenten werden unterstützt und denen wird halt eine Möglichkeit gegeben oder eine Plattform, sich halt so irgendwie den Leuten zu präsentieren. Okay. Ja, apropos Plattform, möchtest du oder eventuell könntest du ja jetzt ein paar Künstler nennen, die sich darüber schon etabliert haben? Ja, zum Beispiel Acts wie Electronic, Mentalic oder auch Sören Manchisse und Insect O, die alten Zeitgenossen. Rockschweine. Genau, die schon immer mit dabei sind oder schon ewig und halt natürlich auch mit ihrem Label Advi Records, was ich jetzt mal mit ansprechen möchte, auch sehr erfolgreich in den letzten Jahren halt produziert haben. Und mit denen zusammen wird dann natürlich dann auch eine bunte Mischung, die sich auch, ja, oder die eigentlich in der Stadt dann halt ihresgleichen suchen. Na, einen lese ich auch immer wieder, das ist der HGN AK Blue, kennst du den? Ja, das ist der, also der Hagen, der ist auf alle Fälle auch mit ein Initiator in der ganzen Sache und verdammt. Verdammt, sitzt mir auch gerade zufällig gegenüber. Das ist gut, dass es keine Bilder gibt. Oder die gibt's. Ja, und der ist da auf alle Fälle auch mit an Bord und auch mit ein wichtiger Eckpfeiler und das macht auch alles in allem mit den ganzen Leuten eigentlich Spaß. Wer ist da noch zu nennen? Zum Beispiel die Voices. Ja, Grüße an der Stelle. Genau, Grüße an alle von der Stelle. Und wen habe ich noch vergessen? Wen gibt es noch? Na, Insect O, Sören Matschisse. Dann noch danke an Tom und genau, die restliche Daniel und Maxi. Und Maxi, genau. Und ansonsten noch die ganzen Leute, die uns unterstützt haben oder noch unterstützen werden bei den zukünftigen Veranstaltungen. Weil ohne die wäre das alles nicht möglich. Genau. Veranstaltungen ist ein gutes Stichwort. Ihr habt letztes Jahr ja einige in der, ja, jetzt wollte ich Schleife sagen, Streichholzgalerie Disco durchgeführt. Wie schaut denn das 2008 aus? Eventuell, ja, jetzt einfach mal hier durch den Äther Pläne dieses Jahr? Auf alle Fälle die nächste Deokür findet am 29.02. statt und es sind im 2-Monats-Takt eigentlich dann die nächsten Veranstaltungen geplant, also 4 im Jahr 08 und das soll sich dann eigentlich auch so weiter fortführen. Und lokale Größen oder wollt ihr international einkaufen? Wir haben es eigentlich immer so gehandhabt, dass wir uns eher auf lokale Leute hauptsächlich nicht beschränken wollen, aber halt schon eigentlich so eine, eben diese Plattform, eben diese Philosophie, denen die Möglichkeit geben, einfach auch vor Dresdner Publikum zu spielen und dann halt auch, so wie im letzten Jahr geschehen, halt mit Krikor internationale Acts halt auch mit reinzuholen, aber Schwerpunkt halt auf die Local Heroes. Schön, cool, da können wir uns freuen, 29.02. Also definitiv merken. Und wo kann man euch im Internet finden? Im Internet kann man uns finden unter myspace.com/skepa. Ansonsten unter myspace hgn dj korova. Alles hinter myspace.com. Hinter dem Slash. Hinter dem Slash, genau. Oder über Sandy Eve Show. Genau. Ganz genau. Wir haben euch verlinkt. Hoffe ich. Was für ein Wahnsinn. Das Internet. Unendlich. Die Möglichkeiten, genau. Ja, und was steht noch so an? Am 9.02. haben wir in Leipzig eine schöne Sache, die trägt auch den wunderbaren Titel Elektronisch zeitgenössische Musik. Das findet dann im Tube statt. Das ist Nähe der Garnitnerstraße und wird auf alle Fälle auch eine sehr, sehr schöne Sache. Da ist der Hagen und ich am Start und werden da mal versuchen, die Leipziger ein bisschen am Tanzfuß zu kitzeln. Ein sogenanntes Monster 8-Stunden-Ping-Pong-Set. Und zu erwähnen wäre noch, der Eintritt ist frei. Ja. Im Tube, das kenne ich jetzt gar nicht. Sollte ich mir eventuell doch mal anschauen. Wäre die Gelegenheit, 9.02, oder? Ja, auf alle Fälle. Ihr fahrt mit dem Bus. Du bist eingeladen, wir fahren mit dem Bus, ja, na klar. Der Bartibus 19 Uhr, Abfahrt Bahnhof Neustadt. Genau, wer noch mitkommen möchte, findet sich dort ein. Bringe Spaß Plätzen mit. Auf dem Dachgepäckregel sind auch frei. Cool, nee, ey, da, ja, würde ich sagen, jetzt noch ein bisschen Musik und wir quatschen später, ja, noch aus dem Nähkästchen, so easy. Ganz genau. Schön. Klar. Wir lassen uns noch was einfallen und erstmal wieder Step Up, Korua. Sunday Eve Show auf coloradio.org, auch im Livestream, einfach Stream auf der Website anklicken oder live auf UKW 98.4 oder 99.3 und viel Spaß weiterhin. I want to discover the new world. Hurry out my dream. discover the new world. Hurry up my dream. Thank you. So, da sind wir nochmal zum Ende unserer Sendung mit einem kleinen Endinterview. Noch 13 Minuten. Naja, ein bisschen haben wir noch. Genau. Aber bis hier, schönes Set, Olli, also muss sagen. Danke, ich hoffe auch den Zuschauern, sage ich schon. Achte mal, so schön ist es ja nur nicht. Kann man Musik sehen? Hat es gefallen? Einige bestimmt. Wenn man die Augen zu macht. Ja, erst der Filter macht die Bilder, ja, ich weiß. Genau, und demnächst auf wirb.com/Sandy Eve Show. Na, wo vibriert es jetzt? Also irgendein Handy, aber das nicht bin ich. Meins. Das bist du. Ignoriert's einfach. Ist das nicht jedes Kann Mal so? Kann nicht richtig sein. Jedes Mal? Jedes nein. Mal. Klar. Da weiß er, mich hier gehört hat. Ja, genau. Also demnächst Ollis Korowa-Sendung auf wirb.com. Bestimmt erst im Februar. Naja, ich gebe mir Mühe. Okay. Und Trakosein habe ich jetzt eingepackt. Die ist heute Abend noch online. Sehr schön. Ja, ich bin fleißig. Aber reden wir nicht so viel über uns. Wir haben ja einen Studiogast. Genau. Korowa, gefällt's dir? Oh ja, also ich bin wie immer mit euch begeistert. Zwar nicht so bequem wie das letzte Mal auf der Couch, aber trotzdem. Naja, dir fehlen einfach nur die Getränke, glaube ich eher. Wahrscheinlich. Aber davon gab es schon genug dieses Wochenende, von daher so besser Abstinenz. So. Mhm. Ja, Hang, du bist dran. Eine Frage dran, bitte. Ich bin dran. Ja, Olli, nächste Projekte hast du eigentlich mal, jetzt frage ich dich mal ganz offenbindlich, hättest du einen Wunschkandidaten für die nächste Veranstaltung, die wir zusammen machen? Ach, na, eigentlich im Prinzip bin ich der Meinung, die Party ist der Star und ich bin da eigentlich froh und mutig, dass wir Leute finden, mit denen wir einen schönen Abend zusammen veranstalten können. Okay. Und ja. Darf ich kurz jemanden empfehlen? Sehr gern. Also nicht mich, das so dreist bin ich nicht. Na, Choroface, den könnte ich mir gut vorstellen bei euch. Mit der Musik würde passen. Ja, können wir drüber reden, auf alle Fälle. Klar. Also sind auf alle Fälle viele Namen im Gespräch und das muss bitte an unsere Marketing- und Promo-Abteilung weitergeleitet werden. Gebt meine Nummer durch. So machen wir's. Ja, kannst du nochmal deinen Kontakt durchsagen, wo man dich erreichen kann, wo man vielleicht auch ein paar Infos über dich kriegt, deine Dates, alles Wissenswerte über dich? Ja, das alles ist bei myspace.com /, ganz neudeutsch, Korowa, KHOROVAH. Da könnt ihr das alles abfragen. Und ja, wie gesagt, die nächsten Sessions haben wir schon angekündigt. 9.2. in Leipzig und am 29. in der guten alten Galerie Disco. Was ist denn eigentlich mit skepa.de? Gibt es die noch? Skepa.de ist vorübergehend jetzt erstmal auf MySpace umgeschoben worden. Ah. Also die ganzen Infos sind jetzt dort erhältlich. Und ja, da kann man halt alles abfragen, was man wissen möchte. Okay. Ich habe noch Folgendes. Zu deinem Namen Korowa gibt es ja eigentlich eine kleine Geschichte. Kannst du da kurz noch mal was dazu sagen? Das hast du vor 3 Jahren schon mal gemacht. Aber du hast es schon wieder vergessen, ich weiß, ja, ich sag's auch gerne nochmal. Ja, das war eigentlich an einem ganz schwummrigen Abend und das ging um einen Film und da ist der Name Termina Korowa, weil sich auch um eine weibliche russische Spionin handelte, aufgetaucht und irgendwie ist es dazu gekommen. Deshalb hast du auch immer bei deiner Performance eine blonde Perücke und ein Brustimplantat um. Genau, so in der Art. Sehr gut. Ja, bald zu sehen in der Galerie Disco, ich wollte schon wieder fein sagen. In der Galerie-Schleife, ja, danke. Okay, jetzt wollen wir die Leute bestimmt alle an die Wäsche, Mensch, genau, das können wir nicht machen. Komm vorbei, Infos zu der Party gibt es noch Folgendes. Wer zeitig kommt, bezahlt nur 3 vor 12 und 5 € nach 12. Acts an dem Abend werden sein. Natürlich hier Korowa bei uns im Studio. Ich selbst, um mich mal als Esel mit vorn ranzustellen. Und natürlich Sören Machiste, Insekt O und als Act zum Record-Release von Etui Nummer 11, Mentalik. Genau, dessen Veröffentlichung Prag ab dem Februar, ich weiß nicht, ich habe den Datum jetzt nicht, 2. Februar, auch normal im Handel erhältlich ist. Und nicht nur im Handel, sondern auch bei Beatport und diversen anderen Online-MP3-Shop-Anbietern, Kompakt-MP3-Fällung rein. Genau, ganz richtig. So, da sind wir wirklich am Ende schon. Olli, willst du jemanden grüßen? Ja, wir haben es vorhin schon alles vorweggenommen. Alle Leute, die damit zu tun haben, und möchte ich ganz herzlich grüßen. Auch die ganzen Kollegen, die jetzt gerade in Indien weilen, uns leider nicht empfangen können. Und ansonsten ja, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und jetzt noch ein paar Abschlussbeats. Von dir. Genau. Sehr gut. Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören hier bei coloradio.org, wie immer, einmal im Monat. Nächsten Monat, wen haben wir am Start, Rick? Schnittecht habe ich geplant. Schnittecht, mit Heiko, okay. Und ich denke schon, dass das klappt. Ich werde mich bemühen, ihn hier in die Sendung zu locken, um einmal über Plattenpressen, Platten machen, das ganze Schnittecht halt zu reden. Okay, und die Info dazu gibt es wie immer bei myspace.com/sandeepshow. Genau, gepflegt, also ich bemühe mich. Ja, ja, gibt es uns nicht weiter... Gibt es sonst nicht weiter zu sagen von uns. An der Stelle schönen Sonntag noch. Hauptsache, es bleibt alles gut. Möchtest du noch jemanden grüßen? Ich grüße eigentlich ja, alle, die uns hören, die uns gern hören, die uns immer wieder hören. Der ein Herz jetzt höher schlägt haben. Ne? Ja, ganz hoch. Und ja, da kriege ich noch schnell eine Rüge von hinten. Nach uns kommt jetzt Hörwerk, die Sendung fürs Hörspiel und danach, der Konrad steht schon in den Startlöchern von den Marauders. Wie heißt, sag selber nochmal. Ja, also ab 9 Cosmic Listener und wir haben im Studio zu Gast Schleck und Stecker. Die spielen heute Abend noch ein Set live hier im Studio. Sehr schön. Gestern Abend erlebt, wer dabei war im Wettbüro oder wer nicht dabei war, sollte sich das unbedingt anhören. Es war super geil. Ja, und jetzt hier, letzten Worte. Tschüss mit Ös oder so. Tschüss mit Ös, achso, ich dachte tschüss mit Ö. Okay, egal. Habt noch einen schönen Sonntag, genießt ihn und Hagen hat mich gefreut im Februar wieder. Alles klar, in einem Monat. Tschüss. Tschüss. Also, tschüss.